50 Jahre, lassen 70 sein, dann ist es soweit. Davon geht er aus. Ob erstmal Zusammenbruch des Verkehrs, dann aller Versorgungssysteme, Aufruhr und Börsencrash oder der Klima- und Ökoknall, die große Sintflut oder Ozonloch so groß wie Eurasien, Verbrennungen dritten Grades beim Gang ums Karree oder ganz einfach der russische Super-GAU bei ständigem Ostwind oder der Gasmaskenkrieg bricht aus mit allem, was es so gibt an A, B, C, D, E, F, G, Waffen in der Welt, jedenfalls Finis, Ende, Tätrette. Was? Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Ihm geht das alles am Arsch vorbei. Nach seinen wilden Jahren, zwei Ehen, anderthalb Analysen, da ist er, er nennt es zynisch bis abgeklärt, also cool. Lebt mal hier und mal da, meistens im Haus am See, Segeln und Angeln, illustriert ein bisschen, schreibt mal ein Kinderbuch, hat einen kleinen Verlag, aber einfach nur so. Und zum Kostenmachen fürs Gegenrechnen bei der Vermögensteuer. Und? Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Jedenfalls mischt er sich nicht mehr ein, höchstens manchmal noch im Sessel vom Fernsehschirm. Talkshows, die gewinnt er alle. Da steckt er jeden in den Sack. Politprofis, Popstars, Poeten, Propheten und Professoren. Die Moderatoren, allen voran die hochtrainierten, rhetorisch geschulten Tussis. Seine zweite Frau übrigens darunter. Jedenfalls macht er sie alle, bis er dann rotweinvoll lächelnd einschläft im Sessel vom Fernsehschirm. Und warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Manchmal, da lacht er auch einfach bloß, zum Beispiel, wenn er den Fischer sieht. Streetfighter von Dunemals, heute eine Kopie vom Strauß. Oder die Pfaffen von drüben, diesen Lenin, für den C4JM zum Beispiel, den Appelmann. Oder von hier den Entlarver von Stamokap, Aufstieg vom Schmuddelkind bis zum Regierungschef, Golfer heute mit nur 20 Handicaps. Oder Frau Antje, die war mal verliebt in die Warze von Mao Zedong, heute ins Parlament. Oder diese dicke grüne Mutter, er sieht sie noch beten für den Weltfrieden, den will sie heute zur Not herbeibomben. Diese Arten von Perversion, die genießt er richtig. Und wenn dann irgendwann der Gysi auftaucht bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth, dann öffnet er seine letzte und beste Flasche Chateau Lafite. Und warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Hin und wieder, aber nur selten, da kriegt er sowas wie Nostalgie nach seinen wilden Jahren. Kürzlich zum Beispiel, da war er in Zürich. Da ist er ins Malatesta gegangen, diese archaische Kneipe für Anarchisten. Und da hat er einen getroffen, so einen roten Rauschebart mit einer Aktenmappe wie die vom Rudi Dutschke oder vom Wehner, aber Sprengstoff geladen, diese hier. Das jedenfalls hat er geglaubt, so wie der gequatscht hat. Aber dann hat er erfahren, das ist ein Banker, ein ziemlich hoher sogar aus Frankfurt. Und diese Verkleidung, dieses Gequatsche, ist Teil seines Therapieprogramms. Ja. warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Fin du siècle, décadence, wenn es das wenigstens noch einmal gäbe hier. Nicht diesen Aufruss, nicht diesen Abklatsch, nicht diese Farce oder wirkliche Barbarei, so wie in Russland oder in Jugoslawien. Brutale Reality im wirklichen Leben, nicht auf der Theaterbühne oder im Film, hier mitten im piefigen, prassenden Westeuropa. Aber diese Harmlosigkeit, diese Normalität, doch dann denkt er auch wieder, und? Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht?